Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie heute Die Sieben-Meilen-Stiefel. Erzählung von Marcel Aimé, für den Funk bearbeitet von Günther Eich. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1956. Die Sprecher waren Ingeborg Riehl, Evi Gotthard, Werner Runzhagen, Wolfgang Golisch, Günther Neuze und andere. Regie Hans Rosenhauer.